Radio. Du hörst Radio Frei. Wochentags von 7 bis 13 und 21 bis 1 Uhr. Am Sonntag den ganzen Tag. Die politische Sendung für Erfurt und Umgebung. Bambi Modestas und herzlich willkommen bei Reibungspunkt auf Radio Frei. Herzlich willkommen, es ist der 15.07., es ist kurz nach 21 Uhr und wir haben ein paar Themen vorbereitet. Wir werden uns heute Polizeigewalt widmen, Amnesty International hat einen Bericht vorgelegt. Wir werden uns mit einer Radtour durch Thüringen noch beschäftigen und wir haben eine Übernahme von Radio Korax, die Antifa News am Ende der Sendung. Doch weiter geht's erstmal mit Pasco und Joe Strummers Gewissen. ist Freitagnacht. Es ist dunkel. Doch was ist das? Licht. Überall Licht. Es flimmert. Und ich höre Stimmen. Ich gehe näher. Überall Menschen. Sie starren eine Mauer an. Und auf ihr flimmert das Licht. Filme. Kurze Filme. Vorbei. Das Licht geht aus. Die Meute geht weiter. Sie wandern durch den Erfurter Norden. Und es geht weiter. Licht. Überall Licht. Es flimmert. Und ich höre Stimmen. Kurzfilme und alles so. Yeah! Am Freitag, den 23. Juli, werden die Füße niemals stillstehen, denn wir wandern durch den Norden. Eine Kurzfilmwanderung für euch. Projektion an Wände. Die erste Lichterwand wird um 22 Uhr an der Lutherkirche in der Magdeburger Allee bespielt. Das Licht ist für dich. Das Licht ist für alle. Dem Filmflimmern folgt ponytastischer Tanz im alten Kohlekraftwerk in der Hohen Windenstraße mit elektronischen Klängen und flimmernden Bildern. Folge dem Licht. Die Polizei gilt ja eigentlich gemeinhin als dein Freund und Helfer. Wenn man Menschen aus anderen Ländern kommt, die zum Beispiel als Flüchtlinge nach Deutschland kommen, dann weiß man, dass viele Menschen Angst vor der Polizei haben und traumatische Erfahrungen mit Folter und Polizeigewalt erlitten haben. Amnesty International ist eine weltweit organisierte Menschenrechtsorganisation, die die Menschenrechtssituationen in unterschiedlichen Ländern in den Blick nimmt. Und wenn man das Wort Polizeigewalt hört, dann denkt man häufig an Südamerika oder irgendwelche Diktaturen in Afrika. Deswegen freue ich mich, dass Katharina Spieß von Amnesty mir sagen kann, ob es denn auch Polizeigewalt in Deutschland gibt. Wir haben einen Bericht vorgelegt am 8. Juli, also letzte Woche Donnerstag, zu tatsächlich rechtswidriger Polizeigewalt in Deutschland. Wir haben einige Fälle dort exemplarisch dargestellt und sind besorgt darüber, dass es sehr ernstzunehmende Vorwürfe gegen Polizisten gibt wegen rechtswidriger Polizeigewalt und darüber, dass diese Vorwürfe nicht adäquat und angemessen ermittelt werden von der Staatsanwaltschaft. Mit anderen Worten, ja, wir denken, dass es auch in Deutschland rechtswidrige Polizeigewalt gibt. Wer heute Morgen die Zeitung aufschlagen konnte, der konnte lesen, dass in Frankfurt wieder ein Mann erschossen worden ist bei einem Polizeieinsatz in einem Obdachlosenheim. Erschießungen von Menschen durch Polizisten ist ein Thema, was in den letzten Jahren größere Schlagzeilen gemacht hat. Ein anderes ist das Verhalten von Polizei auf Demonstrationen. Zum Beispiel am 1. Mai hier in Erfurt haben wir das ja auch erlebt, dass zum Beispiel der Oberbürgermeister nicht durchgelassen wurde, obwohl er gesagt hat, wer er ist, das ist noch keine Polizeigewalt. Aber am Rande gab es natürlich auch in Erfurt Vorwürfe gegen die Polizei. Das sind nur so zwei Fälle vielleicht, oder keine Fälle, sondern Themenbereiche, in denen Polizeigewalt eine Rolle spielt. Was haben Sie denn recherchiert, als Sie über Polizeigewalt in Deutschland geforscht haben? Was wir gemacht haben, wir arbeiten ja nicht erst seit letztem Jahr zu Polizeigewalt in Deutschland, sondern bereits seit den 90er Jahren. Wir haben seit dem Jahr 2005 Fälle recherchiert, die an uns herangetragen worden sind. Das heißt Menschen, die sich an uns gewendet haben und gesagt haben, ich bin Opfer rechtswidriger Polizeigewalt geworden. Und wir haben, wie Sie das jetzt auch eben gerade gesagt haben, in ganz unterschiedlichen Kontexten Vorwürfe von Übergriffen gehört. Sehr häufig tatsächlich im Kontext von Demonstrationen. Und was dort besorgniserregend ist, dass in der Regel die Verfahren eingestellt werden, selbst wenn jemandem eine Rippe gebrochen worden ist, wie es in einem Fall in unserem Bericht der Fall gewesen ist, die Verfahren deswegen eingestellt werden müssen, weil der handelnde Polizist nicht identifiziert werden kann. Jetzt haben Sie schon gesagt, Demonstrationen sind ein Bereich. Was ist Ihnen denn noch untergekommen bei den Einzelfällen, die an Sie herangetragen wurden? Wir haben auch ganz normale Alltagssituationen erlebt, wo es dann zu einer Eskalation gekommen ist und dann auf einmal jemand so behauptet, wir haben sehr hohe Recherchestandards, nur wenn wir von zwei unabhängigen Quellen ein Sachverhalt bestätigt bekommen, machen wir ihn uns zu eigen, und das ist natürlich bei der Polizeigewalt in der Regel nicht der Fall. Aber zurück zu dem konkreten Fall in der Alltagssituation bei Polizeikontrollen oder bei Verkehrskontrollen haben wir zum Teil Berichte gehört, dass es dann eskaliert ist und jemand dann geschlagen worden ist. Auch bei Festnahmen haben wir gehört, dass Menschen geschlagen worden sind. Wie in dem Fall in Stuttgart, wo ein mutmaßlicher kleiner Ladendieb ohne Kiefernbruch in die Polizeistation hineingegangen ist und er behauptet, dass er mit einem Kiefernbruch, hervorgerufen durch einen Faustschlag ins Gesicht, aus der Polizeistation herausgekommen ist. Leider ist dieser Fall nie aufgeklärt worden. Immer wieder hört man von Polizistinnen und Polizisten, dass sie unter Stress stehen, dass sie das Gefühl haben, dass sie sich nur auf die eigenen Kolleginnen und Kollegen verlassen können. Was begünstigt denn nach Ihrer Meinung Polizeigewalt im Alltag? Ich glaube, dass Polizisten einen ausgesprochen schweren Job haben, dass es da auch sehr wichtig ist, dass Polizisten eng miteinander zusammenhalten müssen. Aber es ist in der Tat so, dass wir zum Teil erleben, dass die Solidarität schon fast eine falsch verstandene Solidarität ist. Also Kollegen sagen nicht gerne, Polizisten sagen nicht gerne gegen Polizisten oder Polizisten aus. Sie melden auch in den seltensten Fällen, wenn sie gesehen haben, dass jemand einen Übergriff erlitten hat, oder dass jemand übergriffig geworden ist. Und ich denke, was auch dazu beiträgt, dass Einzelfälle immer wieder auftreten, dass schwarze Schafe weiter in der Polizei sind, ist, dass es so wenig zu klaren Ermittlungen und auch Verurteilungen kommt. Ein spektakulärer Fall betraf ja auch eine Thüringer Polizeieinheit, in dem Fall sogar eine sogenannte Sondereinheit, nämlich die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit BFE. Die hatten auf einer Demonstration in Hamburg eigene Kollegen zusammengeschlagen, und zwar krankenhausreif, die in Zivil ermittelt haben. Auch dort ist es sehr schwer gefallen, das juristisch aufzuarbeiten. Sind denn diese Sondereinheiten nicht auch eine Gefahr für eine demokratische Polizeikultur? Das kann ich in der Allgemeinheit nicht sagen. Sie sind dann keine Gefahr, wenn wenn die einzelnen Angehörigen dieser Sonderein- oder dieser Spezialeinsatzkommandos, wenn sie rechtswidrige Gewalt angewendet haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Und deswegen fordern wir, dass Polizisten in jedem Kontext gekennzeichnet sind. Und auch wenn sie zum Beispiel im Kontext oder im Rahmen eines Spezialeinsatzkommandos eingesetzt werden. Die Polizei begegnet einem zum Beispiel auf Demonstrationen ja immer als letzten Endes anonyme Masse. Der schwarze Block ist ja mittlerweile nicht mehr die Demonstrantinnen und Demonstranten, sondern die Polizei, die schwarz angezogenes Helme aufhat und man überhaupt nicht erkennen kann, wer einem gegenübersteht, geschweige denn, dass es eventuell noch ein Mensch ist, wenn er einen Helm oder eine Sturmhaube aufhat. Eine Forderung ist jetzt ja auch immer wieder zu sagen, Polizisten müssen klar gekennzeichnet sein, dass man Täterinnen und Täter auch erkennen kann. Welche Forderungen leitet sich denn für Amnesty International aus Ihrem Bericht sonst noch ab? Neben der Kennzeichnungspflicht denken wir, dass es, weil es so große Schwierigkeiten im Ermittlungsverfahren gibt und in der Regel von der Polizei selbst ermittelt wird, denken wir, dass es sinnvoll ist, eine unabhängige Untersuchungskommission einzurichten in allen Bundesländern, die statt der Polizei Vorwürfe gegen die Polizei ermittelt. Das gibt es auch schon in anderen Ländern, zum Beispiel in Norwegen, zum Beispiel in Irland, zum Beispiel in England. Darüber hinaus haben wir gesehen, dass jemand ganz besonders schutzlos ist, wenn er in der Polizeistation oder auch im Polizeigewahrsam ist. Dort scheitert in der Regel jegliche Form der Aufklärung. Wir fordern deswegen, wie auch internationale Menschenrechtsexperten, dass dort eine Videoüberwachung stattfindet. Das heißt, wenn es zu Misshandlungsvorwürfen kommt, können dann die Bänder, die Filme gesichtet werden, um einen Vorwurf aufzuklären. Und zum Schluss als große Forderung sehen wir, dass Polizisten insbesondere in der Fortbildung nicht mehr mit Menschenrechten in Berührung kommen und deswegen setzen wir uns für eine verpflichtende Menschenrechtsbildung ein, insbesondere in der Fortbildung von Polizisten. Ich muss sagen, gerade diese Videoüberwachung finde ich sehr interessant, denn auf Demonstrationen wird ja mittlerweile flächendeckend gefilmt, immer mit der auch mit der Begründung, dass man sagt, man möchte eventuelle Straftaten dokumentieren, dass man das quasi rumdreht und sagt, auch auf Polizei, in Polizeigebäuden sollte gefilmt werden, um festzuhalten, was dort passiert, finde ich sehr interessant. Kennzeichnungspflicht haben Sie auch schon erwähnt. Mhm. Eine Sache, die mich noch interessiert, jetzt bilden deutsche Polizistinnen und Polizisten ja auch Polizisten in anderen Ländern aus, also Stichwort Afghanistan zum Beispiel, aber auch im ehemaligen Jugoslawien. Kann man das glaubwürdig machen, wenn man selber sozusagen noch Nachholbedarf hat bei der Demokratisierung der eigenen Strukturen? Ich denke, dass die deutsche Polizei im Großen und Ganzen eine sehr gute Arbeit tut. Aber natürlich kann die Polizei im Ausland wesentlich besser ausbilden, wenn sie ein hohes Maß an Transparenz an ihre eigene Arbeit im Inland stellt. Und dafür setzen wir uns ein. Sie sind ja Teil der Zivilgesellschaft. Die Forderungen richten sich jetzt vor allem erstmal an staatliche Stellen. Jetzt kann man ja auch selber was tun. Es gab ja auch immer wieder Versuche von zivilgesellschaftlichen Organisationen, Polizeiarbeit zu überwachen. Stichwort Bürgerinnen und Bürger beobachten die Polizei. Wäre es nicht wichtig, dass sich auch Menschen zusammentun und sagen, wir sind vor Ort und begleiten zum Beispiel Demonstrationen und schauen genau hin, was die Polizei dort macht? Ich denke, dass es immer sinnvoll ist, Demonstrationsbeobachtungen durchzuführen. Aber ich denke, wenn Menschenrechtsverletzungen durch einzelne Polizisten im Raum stehen, dann ist es die staatliche Aufgabe, diese aufzuklären bzw. in erster Linie zu verhindern. Und deswegen wenden wir uns, und wenn Sie sagen, Zivilgesellschaft, wie kann man mitmachen, in einer großen Kampagne an die Polizei und an die Innenminister und fordern sie auf, unseren Forderungen nachzukommen. Als letzte Frage hätte ich noch eine, die die Presse betrifft, denn die Presse ist ja allzu häufig auch Teil der medialen Aufarbeitung und druckt häufig Polizeimeldungen ab, ohne vielleicht selber zu recherchieren. Müssten nicht auch Journalistinnen und Journalisten kritischer recherchieren und gucken und versuchen, mehrere Meinungen zu bekommen, damit sie objektiver berichten können? Es gab, ich glaube, im letzten oder im vorletzten Jahr, es gibt regelmäßig einen Wettbewerb, welches das von den Medien am meisten vergessene Thema ist. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist als eines der Themen, die am meisten vergessen sind, Gewalt von Polizisten genannt worden. Ich denke aber, dass auch andererseits die Presse immer wieder auch über rechtswidrige Polizeigewalt durch Polizisten berichtet. Okay, dann sind wir vielleicht trotzdem gefordert, als Radio, als Pressemedium einen kritischen Blick auf die Arbeit der Polizei zu werfen. Frau Spieß, haben Sie erstmal vielen Dank für die Informationen. Wer sich jetzt an der Kampagne von Amnesty International beteiligen möchte, 1680 Menschen haben die Online-Petition schon unterzeichnet, der kann mitmachen. Er findet sämtliche nötigen Informationen und auch den Bericht Täter unbekannt auf der Homepage von Amnesty International. Und die ist ganz leicht zu merken, die lautet nämlich einfach www.amnesty.de oder ihr geht auf die Seite von Radio Frei. Dort findet ihr eine Verlinkung. Wir kommen uns zu beschweren, wir kommen uns zu beschweren. Manche Leute melden sich am Telefon oft unfreundlich. Sie wollen nämlich, dass wir hören, wie sehr wir sie gerade stören. Sie sind das Salz in unserer Wunde, daran gehen wir zugrunde. Das war ein Tokotronic mit Wir kommen, um uns zu beschweren. Und davor konntet ihr das Interview mit Amnesty International zu Polizeigewalt in Deutschland hören. Wem das Interview bekannt vorkam, dieses Interview wurde diese Woche bereits bei Radio Frei gesendet, am Montag bei WIP. Wir kommen zur nächsten Rubrik und die würde jetzt eigentlich Rote Hilfe heißen. Die Rote Hilfe Rubrik fällt heute allerdings aus, weil Jule heute nicht da ist. Allerdings seid ihr darauf hingewiesen, dass die nächste Sprechstunde der Roten Hilfe, der nächste Ort oder der nächste Zeitpunkt, wo ihr hingehen könnt, wo ihr ins Filler gehen könnt, um mit Leuten von der Roten Hilfe darüber zu reden, wenn ihr Opfer von Repression geworden seid. Am 12.8. ist um 18.30 Uhr im Filler. Das Filler ist das Jugendbüro der Verdi-Gewerkschaft und befindet sich in der Schillerstraße 44 am 12.8. um 18.30 Uhr im Filler. Gibt's die Sprechstunde und die Hilfe der Roten Hilfe. Aktuell läuft gerade die Tour de France durch Frankreich und auch der Sommer ist ja angetan dazu, sich mit dem Rad ein wenig sportlich zu betätigen. Vom 11. bis 21. August hat eine Gruppe von jungen Leuten das auch vor, und zwar durch Thüringen zu radeln. Dabei werden sie 4 Flüchtlingsunterkünfte besuchen und das Ganze wird organisiert von der Gruppe Lebhaft. Und ja, zu Gast im Studio haben wir gerade Jens. Und Jens, was verbirgt sich eigentlich hinter der Gruppe Lebhaft? Ja, die Gruppe ist, wie du auch schon sagtest, wir sind verschiedene Leute, die sich schon längere Zeit mit dem Thema der Rechte von Flüchtlingen und Migrantinnen auseinandersetzt. Und unser Anliegen ist es eben, in Orte zu gehen, in denen sogenannte Gemeinschaftsunterkünfte, also Asylheime sind, und da einen Austausch zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern der Heime und der hiesigen Bevölkerung der Orte zustande zu bringen. Ihr seid jetzt vom 11. bis zum 21. unterwegs. Das sind ja auch 10 Tage. Habt ihr für die Tour so ein Programm vorbereitet oder was plant ihr in den Zeitraum? Wir haben noch kein ganz festes Programm. Wir wollen uns gerne mit allen, die an der Tour teilnehmen wollen, nochmal eine Woche vorher zusammensetzen, um das auch möglichst offen gestalten zu können und dann gemeinsam zu planen, was passieren soll. Was aber auf jeden Fall feststeht, ist, wir werden einen kleinen Stromgenerator mitnehmen, auch einen Beamer und eine Leinwand und Filme, sowie die Möglichkeit, Essen zu kochen, um sozusagen auch abends kleine Veranstaltungen zusammen mit den Bewohnerinnen der Heime machen zu können. Und so eine Tour macht mir ja auch nicht aus Lust und Laune und Freude, also kann man durchaus auch machen, aber ihr habt euch ja wahrscheinlich schon diese Heime extra so ausgesucht und habt da schon einen gewissen Hintergrund auch, oder warum ihr das Ganze dorthin macht. Also warum besucht ihr ausgerechnet diese Heime und was wollt ihr damit eigentlich erreichen oder was wollt ihr damit thematisieren? Wir wollen vor allem die Lebensverhältnisse der Flüchtlinge thematisieren. Also es ist halt häufig so, dass diese zentral in diesen sogenannten Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind. Das bedeutet, dass häufig 3 und mehr Leute in einem Raum zusammen wohnen, teilweise jahrelang. Wir wollen eigentlich eine Abschaffung dieser Regelung der zentralen Unterbringung. Wir wollen, dass die Menschen menschenwürdig in Wohnungen leben können, genauso wie alle anderen, die hier in diesem Land leben, auch. Und letztlich wollen wir ihnen auch, naja, ein Stück weit Kraft geben. Ja, durchaus wahrscheinlich kein unwichtiger Aspekt bei dem Ganzen. Wenn man sich jetzt denkt, also, dass einen irgendwie das irgendwie interessiert, wie Flüchtlinge leben und dass man da vielleicht auch Lust hat, dran was zu verändern, kann man sich auf euch vielleicht noch anschließen? Wie könnte man das machen? Kann man sich da einfach noch dran beteiligen? Ist das eine offene Gruppe gerade noch, oder? Also es war und ist eine offene Gruppe und Leute, die sich dran beteiligen wollen, sind immer gern gesehen und man kann uns erreichen per E-Mail an kubet@radiofrei.de, also KUBETH vor dem Ad. Und auch wenn noch Leute, die ein Fahrrad haben, an der Tour teilnehmen wollen, meldet euch dort. Es wird sicher spannend und interessant und auch lustig. Kommt vorbei. Ansonsten sind wir auch im Internet noch vertreten unter der Website lebhaft.blogsport.de. Dort können auch nochmal Infos eingeholt werden, auch über die Route der Tour. Gut, da kann man sich schon mal so anschauen, was einen so erwartet, wenn man sich auf die sommerliche Radtour durch Thüringen macht. Dann vielen Dank, Jens, für das Gespräch und ja, euch eine schöne Tour und angenehme Temperaturen und vielleicht auch die Hoffnung, dass sich irgendwas an dem Verhältnis bei den Flüchtlingsunterkünften, Gemeinschaftsunterkünften, wie auch immer, ändert. Dankeschön. Räuberhöhle mit My Heart Bleeps Noisy Deeps. Und das war das Lied, was sich Jens gewünscht hat zum Abschied seines Interviews. Das Interview mit Jens ging über die Radtour durch Thüringen, bei der 4 verschiedene Flüchtlingsunterkünfte besucht werden sollen. Und wer Interesse hat, sich daran anzuschließen, kann ja ganz einfach nochmal auf die Website lebhaft.blogspot.de schauen. Und hier geht's musikalisch weiter mit Pallet Cell. Hintergrund klingen sie gerade aus. Upright Citizens mit What Are We Gonna Do Now? Und innerhalb der letzten Sendung ist es ja leider so ein bisschen wenig geworden, dass wir Veranstaltungstipps angesagt haben oder Konzerte, die uns interessiert haben, wo wir eventuell auch selbst auftauchen. Aber dieses Mal ist ein Konzert, auf das ich mich selbst ziemlich sehr freue. Und zwar am 19.07. spielen Antitainment im Stadtgarten in Erfurt. Beginnen so 21.30 Uhr am 19.07. Das ist ein Montag. Und damit ihr musikalischen Vorgeschmack bekommt, auf was euch dort erwartet, kommt hier Antitainment mit Unkonkret versus Wahllos. Der musikalische Vorgeschmack für den 19.07. ab 21.30 Uhr im Stadtgarten sind Sie zu hören. Antitainment, das war gerade Unkonkret versus Wahllos. Und es ist 21.42 Uhr und damit genau die richtige Zeit für die Antifa News, wie immer in einer Übernahme von Radio Korax Halle. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say? Immerhin ein paar Menschen habe ich in den letzten Wochen getroffen, kennengelernt. Die sagen, dass so ein Ereignis wie die Fußball-Weltmeisterschaft doch sehr regelmäßig einen großen Teil der deutschen Bevölkerung verwandelt, und zwar in einen Haufen von penetranten Barbaren. Das sind möglicherweise Leute, die für Fußball, für Massenaufläufe, für unmusikalische Chorgesänge, für dilettantisches Fachgesimpel und für feuchtwarmes Wir-Gefühl nicht viel übrig haben. Diese Leute haben aber auch gleichzeitig das Problem, dass sie sich relativ schwer all dem entziehen konnten. Also zum Beispiel dem antimusikalischen Tröten durch Fußballtrompeten aus Plastik, dem heiseren Geschrei von Deutschlandfans, das Aufschreien, das sich nach jedem Tor der Nationalmannschaft über die ganzen Städte erhebt hat, und auch das Penetrante, die penetrante Eindringlichkeit, zum Beispiel der Sportmoderator, deren Stimme in fast jedes Schlafzimmer gedrungen ist. Das Ganze kam immer so ein bisschen unter dem Motto rüber, man soll gefälligst unverkrampft sein, man soll ausgelassen für uns sein, denn wir sind wir und du gehörst dazu. Das ist zum Glück vorbei, zumindest für die nächsten 2 Jahre, dennoch lohnt der Blick zurück zu dem, was in den letzten Wochen passiert ist, in den letzten 4 Wochen. Interessant ist zum Beispiel, dass ja jegliche Bestimmung zum Beispiel Bestimmung über Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen, Lärmbelästigung, Straßenverkehrsordnung, sowas war bei Anlässen wie dem Public Viewing ganz schnell außer Kraft gesetzt und es scheint auch niemanden zu geben, der daran Anstoß nimmt. Interessant sind auch die Reaktionen, die man bekommt, wenn man darüber seinen Unmut äußert. Unverständnis. Selbst von Menschen, die man bisher für intelligente und einfühlsame Zeitgenossen gehalten hat. Von denen bekommt man Phrasen zu hören wie, was ist denn eigentlich so schlimm daran, für seine eigene Nationalmannschaft zu sein? Oder man muss doch Nationalismus und Patriotismus voneinander unterscheiden können. Oder was ist denn überhaupt so verkehrt an so einem Gemeinschaftsgefühl? Und du bist doch selber Deutscher. Und Bestes, was ich gehört habe, das ist doch total verkrampft, bei solchen unverkrampften Anlässen immer mit der deutschen Vergangenheit anzukommen. Mir persönlich geht es so, also, dass ich sehr schnell das Gefühl bekomme, dass ich da gar nichts erwidern kann, weil da überhaupt keine Diskussionsbasis da ist. Was ich höchstens machen kann, ist konstatieren, dass es bei solchen Diskussionen immer eine Überzeugung gibt, nämlich die, dem nationalen Kollektiv angehören zu müssen. Eine Angehörigkeit, die stets positiv besetzt ist, man hat eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Kultur. Und dazu gibt es dann eben noch das Bedürfnis, diesem Gefühl einen freudigen Ausdruck zu verleihen. Was können wir hier an dieser Stelle bei den Antifa-News machen? Vielleicht darauf hinweisen, dass diese Events gar nicht so unpolitisch sind, wie sie sich geben. Diese Events, wo es doch eigentlich nur um Sport geht. Natürlich gibt es einen politischen Charakter bei all dem. Nicht nur, dass die am Event beteiligten Sportler eben nicht nur Sportler sind, sondern vor allem Vertreter ihrer eigenen Nation. Es bedarf ja nicht mal einer Manipulation, damit das Volk von seinen eigenen Interessen abgelenkt wird, sondern es ist das Bedürfnis der Vereinzelten selbst, die kaum noch denken können, dass das Allgemeinwohl nichts mit dem Wohl der Individuen zu tun hat. In Verhältnissen, die die Einzelnen in der Konkurrenz stetig mit sozialen Abstiegen und Wertungen bedrohen, bemerken die Einzelnen dann eben ihre eigene Bedeutungslosigkeit. Das jedenfalls kann man merken, wenn man die soziologischen Klassiker dazu aufschlägt. Und da steht eben auch, dass es nicht darum geht, gegen die Verhältnisse aufzubegehren. Nein, es geht nicht darum, eigene individuelle Wünsche gegen die Allgemeinheit geltend zu machen. Nein, man wirft sich einer übergeordneten, abstrakten Einheit an den Hals, um eben selbst Teil zu sein. Deswegen hängen sich eben auch die Bewohner des deutschen Territoriums gern die Nationalfahnen ans Haus, ans Auto oder an den eigenen Körper, um eben das Gefühl der eigenen Nichtigkeit ein bisschen zu kompensieren. Das kann man, wie gesagt, relativ schnell nachlesen. Der Gang in die Bibliothek zum soziologischen Klassiker oder vielleicht auch einfach nur des Bedienens des eigenen Verstandes. Nun gibt es aber ohne Ende Zeitungsmeldungen, die schreiben vom fröhlichen Patriotismus, den es gibt rund um die deutsche Nationalmannschaft. Wir wollen dem ein bisschen was entgegensetzen. Das heißt eben Neonazi-Randale, Sachbeschädigung, Körperverletzung. Das ist unsere Bilanz. Eine Chronik aus dem ganz normalen Fußball-Deutschland hier nun bei den Antifa-News in den nächsten Minuten. Beginnen wollen wir da beim aktuellsten, dem Halbfinale aus, am 7. Juli, Magdeburg. Einer der Orte, an dem man da nicht unterwegs sein sollte, denn in der Innenstadt randalierten 200 Nazis nach der deutschen Niederlage. Sie skandierten faschistische Parolen, setzten Mülltonnen in Brand und griffen die anrückende Feuerwehr an. Die Polizei hat 80 Personen in Gewahrsam genommen und gegen ein Dutzend von ihnen wurde Strafanzeige erstattet. Am gleichen Tag verhinderte die Polizei in Aalen nach dem Abpfiff der Partie Spanien gegen Deutschland eine Stürmung eines spanischen Restaurants. Las Tapas, so heißt das Restaurant in Aalen, vor dem hatte sich eine Gruppe Deutscher versammelt und eben rassistische Parolen skandiert. Drei Menschen wurden festgenommen, um ihnen zu verhindern, dass sie das Lokal angreifen. In Karlsruhe griff ein alkoholisierter Deutschland-Fan zwei Polizisten mit Kopf- und Kniestößen an und wurde, wie auch mehrere andere Randalierer, festgenommen. In Albstadt verursachte ein 18-Jähriger einen Verkehrsunfall, indem er sich mit einer Deutschlandfahne im Autokonvoi entgegengestellt hat. Ein Autokonvoi von feiernden Spaniern. Und er hat dann zum Beispiel eine Fahrerin zum Ausweichen genötigt, die daraufhin mit einem gegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen ist. In Saarbrücken wurden spanische Flaggen verbrannt. Daraufhin kam es zu Massenschlägereien zwischen 40 spanischen Fans und 200 Deutschen. Die Polizei musste die beiden Gruppen dann auseinanderdrängen. Später in der Nacht zündeten dann mehrere Unbekannte Mülleimer in der Innenstadt an. Ein paar Kilometer weiter in Trier wurde ein 18-Jähriger festgenommen, nachdem eine Gruppe feiernder Spanier mit Tritten und Schlägen angegriffen hatte. In Berlin meldete die Polizei allein 52 Festnahmen rund um die offizielle Fanmeile. Die Vorwürfe, Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und der Einsatz von Pyrotechnik. In Krefeld nahm die Polizei einen alkoholisierten Mann in Gewahrsam, nachdem dieser in der Gaststätte randaliert hatte. Außerdem wird gegen den 20-Jährigen nun ein Strafverfahren eingeleitet, weil er mehrere Autospiegel abgetreten hat und dabei immer wieder neonazistische Parolen gebrüllt hat. Auch in Lörrach, in Ludwigsburg und Reutlingen kam es zur Ausschreitung frustrierter Deutscher. In Regensburg zog eine Gruppe von Skinheads durch die Innenstadt, dabei haben sie Nazi-Parolen gerufen. Anschließend randalierten sie in der Gaststätte und schlugen den Barkeeper zusammen. Die herbeigerufene Polizei nahm 5 Verdächtige fest, von denen einer bei der Festnahme unablässig Heil Hitler brüllte. In Ingolstadt griffen Deutschlandfans spanische und andere südländisch aussehende Zuschauer an, so schrieb es jedenfalls die Polizei in Ingolstadt. In Hagen, Bochum, Dortmund und Köln kam es außerdem zu Ausschreitungen. Wiederholt wurden Autokorsos von spanischen Fans mit Flaschen und Steinen angegriffen. Auch im Kreis Mettmann kam es zu Angriffen auf feiernde spanische Fans. 5 Personen wurden festgenommen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. In Lüdenscheid machten Deutsche Jagd auf Träger spanischer Flaggen. In Düsseldorf wurden feiernde Spanier mit den Rufen raus aus Deutschland angepöbelt. Und auch in Freiburg gab es Zwischenfälle vor dem Spiel Spanien gegen Deutschland, wie auch Radio Dreieckland aus Freiburg berichtet. Mittwochabend, die Sonne scheint. Ich sitze mit einer Handvoll Freunden auf der Terrasse. An der Ecke sammelt sich eine Gruppe Jugendlicher, alle in schwarz-rot-gold gekleidet. Sie sind angetrunken und wollen wohl zur Straßenbahnhaltestelle. Wir beachten sie nicht weiter. Schlan-Fans fallen in diesen Tagen nun wirklich nicht auf. Wir drehen uns nur noch mal kopfschüttelnd um, als sich die Meute in Bewegung setzt und laut Deutschland, Deutschland, Deutschland ruft. Nach kurzer Zeit kommen 2 Frauen ganz aufgeregt auf uns zugelaufen. Sie erzählen was von Telefonkette und randalierenden Schlan-Fans. Wir machen uns auf den Weg, um nachzusehen. Die Schlan-Fans sind gerade dabei, den Wagenplatz zu stürmen. Dort haben sich bereits einige Wäglerinnen versammelt, die sich gegen die schwarz-rot-goldene Meute verteidigt. Es fliegen Fäuste, schwarz-rot-goldene Bierdosen und Beleidigungen. Die Wäglerinnen werden als Hippies und linkes Pack beschimpft. Eine Arbeit sollen sie sich suchen, verlangen die Schlan-Fans. Ein großer, sehr aggressiver Typ droht den Wäglerinnen damit, seine Nazi-Freunde anzurufen. Die würden die Wagenburg ruckzuck abfackeln. Da stehe ich ihm nun gegenüber, einem Haufen angetrunkener männlicher Jugendlicher in Fußballtrikots der deutschen Fußballnationalmannschaft. Auf den Backen haben sie schwarz-rot-goldene Fahnen. Dieser Mob will den Platz stürmen, auf dem ich eigentlich vorhatte, mein Abendessen zu verzehren. Als dann nach kurzer Zeit die Polizei auftaucht, verziehen sich die Schlan-Fans in Richtung Straßenbahn. Mir fallen plötzlich die Diskussionen wieder ein, die ich vor und während der Fußball-Männer-WM so oft geführt habe. Einfach nur ein Fußballfest feiern wollten sie. Es sei ja nur ein Spiel. Radio Dreieckland aus Freiburg hier mit diesem Kurzbericht über das, was passiert ist vor dem Spiel Spanien gegen Deutschland. Auch in Hamburg gab es Auseinandersetzungen. Neonazis haben sich versammelt in der Nähe der Reeperbahn und griffen ein Haus an, was von Linken bewohnt war. Sie griffen es mit Flaschenwürfen an und der Anlass war ein Transparent bei diesem Haus mit der Aufschrift Deutschland verrecke. Die Polizei musste schließlich die Straße vor dem Haus räumen. Und das ist nur ein Ausschnitt gewesen aus den Meldungen der Polizei und auch aus den Berichten der Zeitungen über das, was Partypatriotismus meint in Deutschland beim Spiel Spanien gegen Deutschland. Wir könnten das noch weitermachen. Mehrere Stunden vermutlich sogar. Es gäbe zum Beispiel noch die Mitteilung, dass in Saarbrücken 4 deutsche Fußballfans eine Gruppe von Menschen mit schwarzer Hautfarbe angegriffen haben. Zuvor haben sie die Menschen mit einer überdimensionalen Deutschlandfahne eingerollt. Das fanden die Eingerollten nicht ganz so gut, haben protestiert. Daraufhin zog einer der Deutschen ein Messer und stach auf 3 Männer ein. Diese wurden leicht verletzt. Derjenige, der gestochen hat, flüchtete mit seinen Kameraden. In Dresden wurde ein Mann mit Tränengas angegriffen, weil er kopfschüttelnd an einer Gruppe von Deutschlandfans vorbeigelaufen ist. Die Gruppe verletzte den Mann an den Augen und den Atemwegen. Soweit eine unvollständige Chronik dessen, was sich Partypatriotismus in Deutschland nennt. Eine Chronik hier bei den Antifa-News. alles ist wunderbar. Hip, hip, hurra, alles ist besser, als es gestern war. Das war's mit Reibungspunkt für heute, den 15.07. Im Hintergrund laufen Hard Drops mit Thanks for Nothing, aber wir danken euch fürs Zuhören. Habt noch schöne 2 Wochen oder noch eine längere Zeit. Wir hören uns in 2 Wochen wieder am 29.07. hier an dieser Stelle ab 21 Uhr am Donnerstag. Bye bye, tschüss und eine schöne Zeit bis dahin. Reibungspunkt.